man macht sich keine Gedanken. Also wir hatten dann eine Kultur, die sich an entwickeln war, die dann gestört wurde durch den Kolonialismus in Lateinamerika. Ja. Ich gehe jetzt ganz konkret auf Bolivien, aber in die anderen Länder ist auch so. Wir haben nicht nur Inkas gehabt, wir sind wirklich eine Nation aus mehreren verschiedenen Völkergruppen und Ideen. Wir wurden im Kolonialismus zusammengebracht. Man hat also eine homogene Gruppe, obwohl wir sehr heterogen waren. Ich spreche jetzt über die Ureinwohner. Und man hat uns dann direkt schon, man konnte uns nicht versklaven. Das, ja, die Geschichte ist sehr lang, aber wir wurden nicht versklavt, aber wir wurden unterdrückt. Das heißt, die niedrigeren Aufgaben, die wir hatten, das waren dann, also das, wie es heute auch hier ist, ne? Da waren wir, dann sind die Spanier eher diejenigen, die dann sich schon mit uns bereichert haben. Aber da hatten wir dann in dieser Kolonienzeit die drei Gruppen gehabt. Die Ureinwohner, wir haben die Spanier, die direkt eingewandert sind, und wir hatten die Nachkommen der Spanier. Darüber, also ich finde sehr, sehr wenig Literatur darüber, aber es ist logisch. Wir hatten die Nachkommen der Spanier, und das waren die Criollos, wo beide Elternteile Spanier waren und sie dort geboren sind. Wir haben die Mestizos, das waren Kinder von Inkas und Spaniern. Das ist auch meine Herkunft. Und der Unabhängigkeitskrieg haben die Criollos geführt, zusammen mit dem Mestizos. Das heißt, das sind die Kinder der Spanier, die hier nicht als Spanier angesehen wurden. Simón Bolívar ist einer gewesen, der ist nach Spanien gekommen, wurde von seiner Familie in Spanien nicht akzeptiert, ist er zurück nach Venezuela gegangen, da hat er dann den Unabhängigkeitskrieg initiiert. Es war super, wir mussten uns unabhängig machen. Das Problem ist, dass wir das System der Kolonie beibehalten haben. Unsere Länder wurden nach den kolonialistischen Prinzipien dann aufgeteilt, nach den Interessen der Menschen, die am meisten Macht und Geld hatten. Und dadurch hat sich wir haben einfach den Kolonialismus fortgeführt. Das war eine unabhängige Fortführung der Kolonialismus. In Bolivien haben wir dann die Cholitas, das sind die Frauen, die dann langen Rock tragen, auf die man jetzt stolz ist und man sagt, ja, wir sind Cholitas und das ist unsere Identität. Aber nein, das ist nicht unsere Identität. Die Polleras, die sind eine Nachmachung von den spanischen Frauen, die damals solche Kleider und lange Kleider trugen. Der ursprüngliche Kleidung der Frauen dort war niemals eine Pollera, auch niemals ein Hut. Eine Inka-Frau hat niemals einen Hut getragen. Wir haben unsere Haare frei getragen. Und solche Sachen haben wir einfach fortgeführt. Und dadurch haben wir auch dann diesen Klassismus dort, der sich jetzt weiterentwickelt hat und die wir dann wirklich selber eingehen mussten. Aber dafür brauchen wir uns mehr Gedanken drüber zu machen. Wie fühlst du dich damit, dass du selber Vorurteile in deinem eigenen Land hattest? Denkst du, dass du auch, beziehungsweise wurdest du auch irgendwann mal mit solchen Vorurteilen konfrontiert, dass du das gemacht hast und das, obwohl das gar nicht so ist in deinem Land? In meinem Land selbst nicht. Also dann hier in Deutschland. Oh ja. Also das war, nach dem, was mir passiert ist, mir absolut wichtig, meine Tochter zu zeigen, mein Kind als Frau kannst du. Und das war mir, ich wollte ihr das nicht sagen, ich wollte ihr das vorleben. Ich habe es tatsächlich in der Arbeit weniger Rassismus erlebt, wenig Verdiener war und niedrigere Stellen hatte, das war kein Problem. Aber in dem Moment, wo du dann eine Führungsposition übernimmst oder ein bisschen mehr Wissen hast, dann erlebst du, dass die Gegenwehr stärker ist. Und heute erlebe ich auch, man sich auch Menschen weigern zu akzeptieren und anzunehmen, dass ich dann vielleicht auch eine Position habe, wo ich dann Entscheidungen treffen muss und wo ich dann auch sage, wo ich auch organisiere und dann auch Anweisungen gebe. Und das fällt, dass ich das sehr schwierig zu akzeptieren ist. Und vor allem jetzt in meiner Position als in der Politik.